Abschnitt 9 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 5 Land und Leute, Teil 2. Ein Marschgürtel von verschiedener Breite. An der Küste Schleswig-Holsteins von 7 bis 22 Kilometer umgibt das deutsche Küstenland an der Nordsee von Heuer in Nordschleswig bis zu den Grenzpfählen der Niederlande. Es ist das dem Meere wieder abgerungene und durch Deiche vor seiner Zerstörungswut geschützte Land. Watt, das urbar gemacht und in kulturfähigen Zustand überführt worden ist. Dies wird bewirkt durch geeignete Vorrichtungen, als die zapfenförmig in das Meer hineinreichenden sogenannten Schlängen oder Lahnungen, lange mit Pfählen befestigte Buschdämme und durch Auswerfen von sehr breiten, aber ganz flachen Gräben, in denen sich bei richtiger Anlage und unter günstigen Verhältnissen der Schlick rasch ablagert. Im Frühling, sagt L. Main, sieht man das sonst schwarz-graue Watt auf weite Flächen vom Lande aus mit dunkelgrüner Farbe bedeckt. Der Landmann sagt, das Watt blüht. Im Sonnenschein wird das Grün heller. Es trocknet ein und wird schließlich zu einer gelben oder braunen Kruste, aus unzähligen Fäden einer Konserve zusammengefügt, welche vorher während der Bedeckung lang hingestreckt mit dem Ebbe- oder Flutstrom im Wasser schwanken. Die zarten, schnell wachsenden Keime dieser Kryptogamen, welche unendlich verbreitet sind, finden ihren Halt, indem sie sich auf die weichen Teile des Schlicks heften. Mit jeder neuen Flut aufgeweicht oder neu gesät, erscheinen sie von Neuem, beitragend zur Vermehrung der Masse und zur Befestigung des neuen Bodensatzes. Mit bezeichnendem Namen ist diese nur in Massen sichtbare Pflanze als landbildend, Conferva chtonoplastes, in der Naturgeschichte eingeführt. Wenn die Anschlickung nun schon so hoch geworden ist, dass die gewöhnliche Flut sie täglich nur noch kurze Zeit bedecken kann, so erscheint ein Gewächs, das zu den auffallendsten Gestalten im ganzen deutschen Pflanzenschatze gehört. Das ist der Queller oder Quendel, Salicornia herbacea linnae. Dasselbe besitzt das Aussehen eines fetthenneartigen, fausthohen, vollsaftigen Pflänzchens mit vielen Ästen und Abzweigungen, das Vermöge dieser letzteren besonders geeignet ist, den Schlick festzuhalten. Noch im Bereiche der Wellen, als wären sie künstlich in den Sand gesteckt, finden sich bereits einige Individuen des Quellers. Landaufwärts zeigen sich immer mehr und gehen dann ziemlich rasch, aber immer nur der Böschung gerecht werdend, in einen ganz geschlossenen, buschigen Rasen über. Durch stetiges Auffangen des Schlammes erhöhen und festigen die Quellergewächse die Wattflächen, und in stillen Buchten, wo keine heftige Strömung oder große und stürmische Fluten diesen Prozess störend unterbrechen, kann der Anwuchs bis zu 50 Meter im Jahre groß werden, während das geringste Maß auf 2 Meter geschätzt wird. Allmählich stellen sich dann noch andere Pflanzen ein, darunter fleischige Salzpflanzen, Salsola kali linnae, Atriplex arenaria, Woods und so fort. Sandkräuter von kleinem Wuchse, Lepigonum marinum linnae, Plantago maritima linnae, Ameria maritima wildeno, das Seegras, die Meergrasnelke, der Strandwermut und so fort. Ihnen allen gelingt es aber nicht, den Queller zu verdrängen. Das vollbringt nur die sich nun in gewaltiger Masse ausbreitende Binsenlilie, Juncus botnicus Wahlenberg, die den bezeichnenden Namen Drückedal erhalten hat, weil sie alles höher wachsende niederdrückt. Nun wächst die Anschlickung immer mehr und mehr, bis sie jene Höhe bekommen hat, wo sie durch das Regenwasser genügend von den immer seltener werdenden salzigen Überflutungen der See ausgesüßt werden kann. Wenn das der Fall geworden ist, müssen die vorgenannten Gewächse dem Graswuchse weichen. Bald entstehen denn auch auf dem so dem Meere entstiegenen Vorlande dichte Rasen von zwei Gräsern, Glyceria distans Wahlenberg und Glyceria maritima Drea, der Andel, die reiches Futtergras und äußerst wertvolles Heu liefern. Wenn sich nun im Laufe der Jahre der Boden noch mehr erhöht und seinen Salzgehalt fast gänzlich verloren hat, so ist die Zeit gekommen, sein Areal vor dem ferneren Eindringen des Meeres dauernd zu schützen. Es hat nun alle hierzu erforderlichen Eigenschaften erhalten, es ist deichreif geworden. Und das deutsche Küstenland kann einen Koog an der schleswig-holsteinischen Küste oder Polder westlich der Elbe mehr zu seinem Gebiete zählen. Die Deiche, in einigen Gegenden auch Kaie genannt, das französische Wort Kai ist ja bekannt, welche im Landschaftsbild als hohe, grasbewachsene Wälle erscheinen, die jede Fernsicht abschneiden und den Horizont der Marsch recht einförmig begrenzen, umranden das ganze Gebiet unserer Nordseeküste und ziehen sich bis weit in die Unterläufe der großen Wasserläufe hinein. Nur an wenigen Stellen, auf der langen Linie zwischen dem Dollard und Heuer, und zwar da, wo Geest oder Dünen bis an den Meeresstrand vorrücken, setzt diese Deichumwallung aus. Dies ist der Fall beim Dorfe Dangast am Jadebusen, in der Nähe von Cuxhaven, an der Hitzbank bei St. Peter in Eiderstedt und am Schobeler Berg bei Husum. Nach der Seeseite zu sind diese 6 bis 8 Meter über der gewöhnlichen Fluthöhe sich erhebenden, grasbewachsenen Deiche sanft abgeböscht und zuweilen ist hier ihr Fuß mit starken Pfählen berammt oder mit großen Steinsetzungen bewehrt, um sie widerstandsfähiger gegen den Andrang der Wogen zu machen. Förmliche Steindossierungen an besonders exponierten Stellen kommen ebenfalls vor. Nach dem Lande zu fällt der Deich ziemlich steil ab, etwa mit 45 Grad Neigung. Im Allgemeinen dürfte die Breite des Deichfußes 15 bis 40 Meter betragen, diejenige des Kammes oder der Kappe ungefähr 2 bis 4 Meter. Um dem Binnenwasser Abfluss zu verschaffen, ebenso um dessen Wasserläufe in schiffbarer Verbindung mit dem Meere zu erhalten, sind die Deiche mit Schleusenanlagen, mit Sielen versehen, deren Tore durch die ankommende Flut geschlossen, bei Niedrigwasser jedoch durch den Druck der davor angesammelten Binnengewässer wieder geöffnet werden. Die Unterhaltung ihrer Deiche ist eine der Hauptsorgen der Marschbewohner und eine nicht minder kostspielige Sache als deren Aufbau. Nach Jensen waren zur Eindeichung eines Kooges in der Tonderschen Marsch von 670 Hektar Größe 6,5 Kilometer Deich notwendig, zu rund 700 Mark Kosten für das Hektar. Nach dem genannten erforderte der 14,32 Kilometer Gesamtlänge besitzende Ostlandführerdeich in dem Zeitraum von 1825 bis 1880 etwa 300.000 Mark für Verstärkung und Verbesserung, außerdem noch jährlich an 37.318 Mark für Strohbestrickung und ähnliche Dinge. Ein Betrag, der von den Besitzern der 2.591,56 Hektare deichpflichtiger Marschländereien aufgebracht werden musste. Durch die Deichverbände wird für diese Instandhaltung bestens gesorgt. Das Herzogtum Schleswig hat beispielsweise 3 solche Vereinigungen, deren eine die Marschen des früheren Amtes Tondern, 32 Köge mit 32.500 Hektaren, die zweite diejenige des vormaligen Amtes Bredstedt, 40 Köge mit 20.500 Hektaren, und die dritte diejenige des früheren Amtes Husum-Eiderstedt und so fort mit ungefähr 31.800 Hektaren Marschlandes umfasst. Holsteins Marschen sind in 6 größere Deichverbände eingeteilt, so derjenige der Wilstermarsch, der Süderdittmarschens, derjenige Norderdittmarschens und so fort. Übrigens darf nicht zu früh zur Eindeichung geschritten werden, und Hand in Hand mit derselben muss auch eine rationelle Entwässerung des neu eingedeichten Landes vor sich gehen, damit das Letztere nicht unter allzu großer Nässe zu leiden hat, wie dies zum Beispiel mit dem Stedinger Lande am linken Weserufer der Fall ist. Dem blanken Hans, so nennt der Nordfriese die Nordsee, hat man im Verlaufe der Jahrhunderte an der Westküste Schleswig-Holsteins etwa 120 Köge abgerungen, die in ihrem gegenwärtigen Bestand ungefähr 900 Quadratkilometer umfassen. Von den 20.000 Hektaren, sagt Jensen, welche Nordstrand 1634 verloren, sind 6.700 Hektare wieder gewonnen worden, während im Übrigen seit 1634 an der ganzen schleswigschen Westküste etwa 130 Quadratkilometer eingenommen worden sind. Seit 1860 haben 2.252 Hektare Fläche mit 2.476.000 Mark Wert dem Überschwemmungsgebiete des Meeres entzogen werden können. Wie demnach die Watten der ausgebreitete Kirchhof der Marschen sind, so sind also die Marschen, Kog an Kog, ein ebenso langer Triumphzug des Menschen über die Natur. Der auf diese Weise gewonnene Boden, der Marschklei, ist von äußerster Fruchtbarkeit. Derselbe besitzt eine zu ungewöhnlichen Tiefen reichende, fast gar nicht schwankende Zusammensetzung der tragfähigen Krume und ist in ausgezeichneter Weise für den Anbau des Korns, der Öl- und der Hülsenfrüchte geeignet. Natürlich ist dementsprechend auch der Wert des Landes in den Marschen ein hoher. So sind im jüngsten Koge an der Westküste der Herzogtümer, im Kaiserin Auguste-Victoria-Koge, im April 1900 für 367 Hektare 1.038.850 Mark erzielt worden, sodass der Durchschnittspreis für ein Hektar 2.617 Mark beträgt. Der höchste Preis für ein Hektar war 3.000 Mark, der niedrigste 1.500 Mark. Innerhalb des vom großen See respektive Außendeich umwallten Landes liegen vielfach kleine Erdwälle, die Sommerdeiche, welche größere Landkomplexe umschließen und gegen Überschwemmung von Seiten der die Marschländereien durchziehenden Kanäle schützen sollen, teilweise auch ehemalige durch Gewinnung von neuem Vorlande außer Dienst gesetzte Seedeiche sind. Windmühlen und andere derartige Anlagen schaffen das überflüssige Wasser aus den Gräben und kleineren Kanälen fort und dann durch die Schleusen bei Ebbezeit in die See. Wie schon weiter oben bemerkt wurde, trägt die Marsch keinerlei größere Holzungen. Dagegen sind die Wohnstätten oftmals von ansehnlichen, wohlgepflegten Baumgruppen umgeben, welche von der Ferne gesehen den Eindruck kleiner schattiger Haine beim Beschauer erwecken. Schon Plinius erwähnt in seiner Naturgeschichte jene von Menschenhand aufgeworfenen Hügel, worauf das armselige Volk an den Gestaden des germanischen Meeres seine Hütten erbaut hatte. Auf solchen Erhöhungen, die entweder aus gewachsenem Boden bestehen, also natürliche Erhebungen des Erdreiches darstellen, oder künstlich gemacht worden sind, steht die größte Mehrzahl der menschlichen Ansiedelungen in den Marschlanden. Man nennt diese Hügel Warfen, Warften, Würten, Worften, Werften und Wurten. In seinem interessanten Werke über die Städte der norddeutschen Tiefebene in ihren Beziehungen zur Bodengestaltung hat der Königsberger Geograf Hahn auf die Lage der Städte in unserem Areale als Randstädte an der Grenze zwischen Geest und Marsch aufmerksam gemacht. Der Boden der eingedeichten Marschlande mit seinem hohen Wert war offenbar kein günstiger Bauplatz für größere Ortschaften und Städte. Man wollte das kostbare Land nicht durch Bebauung der Kultur entziehen, andererseits aber auch Haus und Hof vor etwaigen Überschwemmungen schützen, und darum suchte man sich, besonders dort, wo das Marschgebiet nicht mehr so breit war, den nahegelegenen Geestrücken zur Errichtung der Ansiedelungen aus. Von dort ließen sich die Marschareale gut übersehen und ebenso bequem bewirtschaften. So liegt zum Beispiel Heuer auf einem Geesthügel, der rings von Marschwiesen umgeben ist. Dagegen macht Tondern eine Ausnahme, und seine niedere Lage ist wohl mit Rücksicht auf die Ausnützung der Schifffahrtsgelegenheit gewählt worden. Bredstedt, Husum, Gading in Eiderstedt, Lunden, Heide, Meldorf, Itzehoe gehören zu dieser Art von Randstädten. Hinwiederum sind Wesselburen und Marne typische Marschorte. Ebenso ist Hamburg ursprünglich auf der schmalen Geestzunge erwachsen, welche Elbe und Alster trennt. Erst später griff sein Weichbild über auf das Marschland. Dann müssen links des Elbstroms Harburg, Buxtehude, Horneburg an der Lühe, Stade, Warel und Jever hier genannt werden, ebenso in Ostfriesland Wittmund, Esens und Norden. Zu denjenigen Randstädten, welche zwar auf Geestboden erbaut sind, der aber mehr von Moor als von Marsch oder ganz von Ersterem umgrenzt wird, wären Aurich, Wehna und Bunde, alle drei in Ostfriesland zu zählen. Sehr verschieden ist die Größe der Volksdichte im Geest-, Moor- und Marschland. Auf den Geestflächen Schleswig-Holsteins beträgt sie 30 bis 40 Seelen auf den Quadratkilometer. In den Gegenden der großen Moore sinkt sie sogar öfters unter 30 herab, während in den Marschen an 80 Menschen den Quadratkilometer Land bewohnen. Der Stader Marschkreis weist eine Volksdichte von 75 Einwohnern für den Quadratkilometer auf, der Stader Geestkreis nur eine solche von 42 Seelen für die gleiche Fläche. Ende von Abschnitt 9. Gelesen von Klaus Missfeld.